Jeden Tag derselbe Driss, jeden Tag derselbe Stress. Schluss damit, was willst du machen? Einfach nur ein bisschen lachen. Ganz egal aus welchem Grund, denn Lachen ist gesund. Schenk mir ein Lachen. Lachen führt Leben. Schenk mir ein.